Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute mit mir in völligem Erkältungszustand. Ich habe das schon gemerkt. Und ich nehme an, du wirst mich vorüberrotzen hier und ich krieg dann hinterher auch die Schnupferei. Vielleicht, ja. Die Zuschauer hoffentlich nicht, aber dafür höre ich mich heute besonders sexy an. Ja. Nehmt es Robin nicht übel, wenn er ab und zu mal sich verschluckt oder husten muss. Kann aber auch an den Themen liegen, die wir diese Woche wieder haben, weil da sind so ein paar schöne Sachen dabei. Ich glaube, die Liste an Themen war selten so lang wie heute. Es sind aber viele kleine Themen, muss man dazu viele sagen. Viele kleine Themen. Viele Sachen, die sich in zwei Sätzen abhandeln lassen. Ja, viele, viele lustige Sachen. Am Anfang direkt erstmal ein kurzes Update, bevor wir zum Hashtag Werbung Sponsor der heutigen Woche kommen. Und zwar Simon Will. Letzte Woche haben wir über die Artikel 13 Demos gesprochen. Ja. Und haben erzählt, dass Simon Will 2 Euro dieser Bot-T-Shirts im Rahmen der Demo an den Veranstalter spenden wollte ursprünglich. Und nachdem es da einen gewissen Backlash gab, gesagt hat, nein, nein, ich spende den gesamten Gewinn. Letzte Woche habe ich fälschlicherweise gesagt, dass er vorher behauptet hat, die 2 Euro wären der gesamten Gewinn. Das habe ich einfach gesagt, weil ich nicht ihm vorwerfen wollte, dass er vorhatte, tatsächlich mit diesen Shirts Geld zu machen. Jetzt hat mir Christoph Krachten, sein Manager, geschrieben, dass wir das bitte korrigieren sollen. Er hätte nämlich nicht behauptet, die 2 Euro wären der gesamte Gewinn. Er hat erst gesagt, ich gebe 2 Euro ab. Moment, ist das nicht? Und hat dann gesagt, er gibt den ganzen Gewinn ab. Ist das nicht eher schlimmer dann dadurch? Also, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Wahrheit, deswegen korrigieren wir es hier. Wir wollen ja, dass das faktisch korrekt ist. Aber ich muss auch sagen, ich fand unsere Theorie weniger schlimm. Also es wirft ja ein Licht auf ihn. Das bedeutet, er hatte tatsächlich vor, wohl mit den Shirts auch Gewinn zu machen und Geld damit zu verdienen und nur 2 Euro davon abzugeben. Also Christoph, du scheinst das ja hier zu hören. Du kannst dir das natürlich drehen, wie du willst. Aber die Aktion war trotzdem nicht cool. Und du bist ja einer davon gewesen, die da oben gestanden haben und in Liedchen angestimmt haben für die Massen. Wie gesagt, wir hatten das letzte Woche gesagt, es ist auf der einen Seite gut, sich zu engagieren. Auf der anderen Seite finde ich es immer uncool, wenn man daraus seine kleine Ich-Nummer macht. Diese Ich-Nummer, dazu kommen wir später nochmal, weil da gab es diese Woche nochmal ein Update. Wie gesagt, keine Böswilligkeit gegenüber Simon oder dir, aber ne, also wie immer gilt auch, man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen. Wir haben das letzte Woche ja auch gesagt, das werden wir heute im Laufe der Folge sicherlich auch nochmal sagen. Es ist super gut, dass Leute sich engagieren, auch wenn das dann am Ende vielleicht ein bisschen für manche nach hinten losgeht oder ein bisschen komisch wirkt, ist es immer noch besser, als nichts zu tun. Also trotzdem finde ich, das Wie ist immer eine Sache. Aber wie gesagt, lass uns darauf später kommen. Jetzt erstmal zu einem Sponsor, Hashtag Werbung, den ich heute mal anmoderieren kann, weil ich mich mit dem Thema ein bisschen besser auskenne, nämlich Filme. Wir haben nämlich das erste Mal seit immer haben wir jemanden, haben wir einen Film, der uns sponsert, nämlich Wir. Das kommt von Universal, der Film, heißt in den USA Us und macht gerade Furore. Wir haben vorhin mal geguckt, bei Rotten Tomatoes hat das Ding 100%. Hat gerade, und zwar bei fast 60 Bewertungen, was ein krasser Schnitt. Also ja, das muss man dazu sagen. Sehr selten. Und was man auch noch dazu sagen muss, Jordan Peele, der Regisseur, hat letztes Jahr einen Oscar gewonnen für seinen Debütfilm. Ja. Auch ein Horrorfilm. Ja, Get Out hieß der. Ja. Da ging es auch um diese. Also hatte so ein bisschen das Unterthema war so ein bisschen diese Rassenproblematik, sprich, also im Film ging es darum, dass ein weißes Mädchen mit einem schwarzen Jungen zusammen ist und dann zu ihrer weißen Familie fährt und er dann sagt so, wissen die denn, dass ich schwarz bin und so? Also gar nicht mal so unterschwellig schon, sondern schon sehr deutlich dieses Thema aufgemacht und später wurde dann daraus halt so auch. Also dafür wurde der Film auch gefeuert, gefeiert, ein klarer Social Commentary. Und dieser Social Commentary Horror, wird ja sowieso immer größer. Es gibt immer mehr Filme, die das auch mittlerweile nutzen. Letztes Jahr hatten wir über Black Klansman gesprochen. Das ist kein Horrorfilm gewesen, aber es ist ein Film gewesen, der eine ganz klare politische Message auch hatte, der auch sehr, sehr gut bei den Academy Awards gewesen dieses Jahr. Genau, sehr gut ankam. Gab es ein bisschen den Eklat, weil Spike Lee sagte, Moment mal, wie kann denn unser Film nicht gewinnen und Green Book schon? Das ist aber wieder ein anderes Thema. Hier bei Us oder Wir ist es jetzt wieder so, Jordan Peele scheint da irgendwie so sein Ding gefunden zu haben. Ich erinnere mich auch, dass der kurz nachdem Get Out zu diesem Riesenerfolg wurde, auch sagte, dass er noch 30 Drehbücher in der Schublade habe, wo die alle so ein ganz spezielles Thema, aber alle mit einem Social Commentary, also die aber auch einen ganz speziellen Horror-Abschnitt angreifen. Und das kann man sagen, wir haben den Film schon gesehen, muss man dazu sagen. Der ist anders als Get Out. Ich würde jetzt gar nicht sagen, so anders, weil Get Out war auch schon kein klassischer Horror, es war auch schon eher so ein Thriller mit Horrorelementen. Ne? Also da sind dann eher so Horrorelemente, sehe ich dann eher so, wenn man Jumpscare oder ein lautes Geräusch kommt. Der Film ist jetzt gar nicht so jumpscarig. Du magst ja eigentlich gar keine Horrorfilme und saßt neben mir und hast dich aber gut geschlagen. Ja, weil es eben kein typischer Horrorfilm ist. Also ich bin tatsächlich kein Fan von diesem klassischen das, was man halt kennt, ne? Diese typischen B-Movie-Horrorfilme, die halt entweder sind die richtig, richtig krass, so einfach nur Gewalt, so, und, Gewalt und so weiter, dass du halt denkst, warum tue ich mir das an? Oder sie sind richtig, richtig schlecht und du denkst dir so, oh Gott, ist das einfach billig. Dieser Film ist halt einfach ein hochgradig produzierter Film. Also die schauspielerische Leistung. Mega gut, die Bilder sind mega gut. Musik, auch teilweise Takes und so. Und das ist eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr schön fand. Ich bin generell ja ein Riesenfan von Jordan Peele aus seiner Comedy-Karriere. Mhm. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, aber Jordan Peele ist der Typ von Key und Peele, eines der ikonischsten Comedy-Duos so in den letzten Jahren in den USA gewesen. Und das merkt man im Film auch so ein bisschen an. Die Dialoge, ne? Genau, die Dialoge sind einfach frisch und die sind locker und die sind teilweise auch lustig. Und dass man auch mal in einem Horrorfilm auch mal schmunzeln darf, fand ich auch sehr schön. Wenn ihr da Interesse dran habt, also wenn ihr so ein bisschen mit dem Thema Thriller oder Horror in Berührung kommen möchtet oder das sowieso schon seid, schaut euch doch den Trailer an oder am 21. März ist das Ding im Kino und damit endet hier die Werbung für Wir und wir kommen stattdessen zu unserem ersten Thema, Robin. Was ist es denn? Ja, ich weiß. Ich würde sagen, es ist einfach ein Hit, der Montana der Woche. Damit leiten wir es ein. Wir haben diese Woche wieder einen. Haben wir einen Jingle mittlerweile? Leider nicht. Ich habe gerade dieses tolle Gerät hier ausprobiert, mit dem wir die Jingles einspielen können. Und das hat leider jetzt noch nicht so ganz funktioniert, wie ich es wollte. Am liebsten würde ich so einen Aufruf machen. Das macht man so im Internet, nämlich an unsere Zuhörer. Vielleicht ist da ja jemand ein sehr talentierter Sänger oder Musiker oder Sängerin. Oder Audio-Ingenieur. Der sagt so, er will uns den Montana der Woche zusammen basteln. Jetzt müssen wir uns mit so einer kleinen Gesangseinlage selbst behelfen. Robin, du bist krank, deswegen wünsche ich mir von dir den Montana. Das ist echt, das wäre so der Montana der Woche. So wäre das bei Radio Energy. Oder ich sehe da, ich sehe eher so ein so was Operettenhaftes, sowas. Montana der Woche. Irgendwie sowas. Oh, okay, ja. Können die Leute sich ja mal austoben. Was war denn? Das im Reddit posten. Es war der Internationale Frauentag diese Woche. Gefundenes Fressen für Montana Black. Der hat einen Tweet rausgehauen von einem Pimp. Also ein offensichtlicher Pimp auf dem Bild mit der Caption heute alle 50% billiger. Also alle Prostituierten gibt es 50% billiger für alle, für die ich das erklären muss. Das ist eigentlich Alltag im Leben des Montana Black. Größter Twitch-Streamer in Deutschland, muss man nochmal dazu sagen. Ich glaube, das ist eher so auch eine Preisempfehlung, die er an seine User weitergegeben hat. Wenn nicht deswegen einer seiner Sponsoren abgesprungen werde. Der wurde, also die bei allen anderen Sachen gesagt haben, so, nö, ist uns egal. Aber da haben sie gesagt, Internationaler Frauentag, den Gag, nein. Ich muss auch sagen, das ist so diese, sowas siehst du auf Twitter ja alle drei Postings, so Leute, die auf Biegen und Brechen provozieren wollen, dass, also sowas triggert mich so gar nicht. Aber ich fand es tatsächlich witzig, dass da tatsächlich, ich habe in einem Stream, es gab einen Ausschnitt, der uns auch geschickt wurde. Ich habe nicht rausgehört, wer abgesprungen ist. Es klang wie Astra. Oder Astor. Ich weiß auch nicht. Irgendwie vielleicht Astro, das ist so ein Headset-Hersteller. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht wisst ihr es besser. Ihr könnt uns ja irgendwo. Ist eigentlich auch egal. Das war einfach nur die News. Der Montana der Woche. Ja. Dann gab es ein paar härtere Sachen rund um Tweets. Und zwar auch schon zu Gast gewesen bei den Nestor-Schwestern. Etienne Gardet hat einen Tweet rausgehauen. Ach ja, ja. Zum Thema Michael Jackson, aber auch nicht so indirekt. Also ist der Gag, den er gepostet hat, war, was haben Michael Jackson und Greta Thunberg heißt sie? Thunberg oder so? Ja, die, also die Klimaaktivistin, die Junge, gemeinsam, beide stehen auf Kinderschwänzen. Ja, also das Ding, muss man da ganz offen dazu sagen, das war ein riesen Shitstorm wieder auf Twitter. So sehr, dass er jetzt in einem Moin Moin wieder saß und sich dazu rechtfertigt hat. Ja, er sagt da eher so Sachen, also er arbeitet sich daran eher polemisch ab und sagt so Sachen wie, ja, das wird man ja wohl sagen dürfen im Sinn, Wortsinne so ein bisschen. Ich persönlich fand den Witz einfach nur schlecht. Gar nicht mal wegen des Inhalts wegen, sondern weil er schon echt krass zusammengebogen war. Ne? Und es stellte sich dann heraus, dass die Titanic diesen Gag auch bringen wollte, ihn aber zu schlecht fand in umgewandelter Form, ja, nämlich mit der Kirche. Das ich tatsächlich besser finde, weil das Problem ist, dadurch, dass du den an Michael Jackson festmachst, begibst du dich ja noch in ganz anderes, umstrittenes Territorium. Genau, über das wir eigentlich hier reden wollten auch. Deswegen, dieser Witz ist es eigentlich gar nicht wert, weil das ist auch so ein bisschen auch, ich keine Ahnung, warum Etienne sich auf dieses Minenfeld immer wieder begibt. So, ne? Er weiß ja auch, dass da diese Backlash-Nummer mittlerweile kommt. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum er sich da eben selbst aussetzt. Vielleicht hat er es nicht kommen sehen. Er hat aber vorher einen Tweet abgesendet, wo er sagte, Achtung, der jetzt folgende Tweet, ist von meinem Anwalt geprüft worden und hat mit meiner Firma auch nichts zu tun. Also er war sich schon klar, das Ding könnte Ärger geben. Aber es war wohl nicht sicher, wie viel Ärger es gibt. Mein Problem damit ist aber ein anderer. Nicht, dass der Witz irgendwie krumm zurechtgebogen war, sondern dass er halt impliziert, und das sagt er an anderer Stelle nochmal, er hat dann in den Kommentaren auch nochmal gesagt, nur ja, es wäre ja wohl klar, weil einige haben den Fakt, hat er sogar gesagt. Genau, einige hatten nicht verstanden, was dieses Kinderschwänzen bedeuten soll. Und er erklärte dann, naja, es ist ja Fakt, dass Michael Jackson auf Kinderschwänze stand. Und das ist halt einfach falsch. Das ist halt einfach faktisch, das ist ein Fakt, dass es falsch ist, weil Michael Jackson nie als pädophil überführt wurde. Und das ist gerade so ein Ding, haben jetzt auch schon andere drüber gesprochen, viele diskutieren ja gerade drüber, und ich glaube auch Etienne hat das Thema aufgemacht, wegen der Leaving Neverland-Dokumentation, die gerade rotiert. Wir hatten leider beide noch nicht die Möglichkeit, die zu gucken. Die ist bisher nur auf Festivals gelaufen, in England irgendwann mal im Fernsehen, aber ich habe von Leuten, also ich weiß, dass Streams davon kursieren, aber auf illegalem Wege wollte ich es mir nicht angucken. Es gab ganz viel Backlash gegenüber ProSieben, die jetzt angekündigt haben, sie werden die ausstrahlen. Ich glaube, in einem der kommenden Monate wird das passieren. Und da haben ganz viele Michael Jackson-Anhänger gesagt so, wie könnt ihr nur? Ich muss dazu sagen, als Disclaimer, ich bin ein Riesenfan von Michael Jackson als Kind gewesen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, als der gerade auf dem Zenit war, in den 80ern. Er hatte gerade Thriller rausgebracht, war der das Ding. So, und ist auch musikalisch, auch bis heute noch, du spielst irgendwo eine Smooth Criminal ein und ich gehe sofort mit. Dementsprechend, das muss man dazu sagen, bin ich natürlich so, dass ich mir wünschen würde, dass diese Anschuldigungen nicht stimmen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass all diese Anschuldigungen, die immer wieder aufkamen, die wurden alle abgeschmettert. Es gab mehrere wirklich Gerichtsverhandlungen, in denen Michael Jackson in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Es ist nie überführt worden, dass er tatsächlich pädophil war. Ich glaube, was so ein bisschen das Kontroverse ist, dass es halt zusätzlich auch noch Settlements gab, also es quasi außerhalb des Gerichts irgendwie Summen gezahlt wurden und so. Das, was diese Doku jetzt quasi aufdecken will, Jahre oder Jahrzehnte schon fast, ne, nach seinem Tod, oder ein Jahrzehnt, dass es eben doch Missbrauch gab. Und es gibt wohl, also ich habe mir so eine Review durchgelesen, es ist wohl einfach ein ganz, ganz schlimmes Ding. Also ich ganz viele schlimme Bilder. Und ich habe auch gehört, dass die Dinge, die man sieht, wohl schwierig sein sollen. Die Gegner dieser Doku sagen immer wieder, dass dass die beiden Hauptredelsführer innerhalb dieser Doku zwei Personen sind, die schon mal eine Anklage gegen ihn erhoben haben, diese dann aber fallen haben lassen. Und zwar gar nicht, weil sie irgendwie sich außergerichtlich mit ihm geeinigt hätten, sondern weil die Anklagepunkte, die sie erhoben wurden, die konnten nicht nachgewiesen werden. Und ich glaube, es gab sogar eine Rechtsprechung, wo es hieß, so, das wäre absolut nicht haltbar. Ja. Also die ganzen Anschuldigungen dieser beiden Jungs wären nicht haltbar. Ich habe mir nicht, wie gesagt, ich das ganze große Bild, das wird man erst erhalten, wenn man sich Leaving Neverland tatsächlich anguckt. Ich habe, wie gesagt, nur ganz viele Postings auch gelesen von flammenden Michael Jackson-Anhängern, die so eine große Liste zusammengetragen haben, warum man den Opfern nicht glauben kann. Ist ja auch immer eine relativ schwierige Sache. Ja, ja, absolut. Wenn man sagt, so hier den Opfern kann man nicht glauben, weil folgende Liste an Sachen. Man muss sagen, auf dieser Liste stehen trotzdem valide Punkte. Wie zum Beispiel, dass in irgendwelchen Interviews einer der beiden sagte so, naja, wir biegen uns nicht die Wahrheit halt zurecht, wie wir sie brauchen, sagte er sinngemäß. Auch das ist wieder so, ne, habe ich einem Pamphlet entnommen, was irgendwelche Michael Jackson-Anhänger. Das ist gerade schwierig, da durchzublicken. Aber ne, es gibt auf der einen Seite, es gibt halt die sagen, muss es sein, dass, also warum Michael Jackson jetzt, warum diese Doku jetzt ja, also ich mit finde, einem Mann, ich finde, also den man, der sich nicht mehr verteidigen kann. Ja, aber gerade dann, ich glaube, gerade für die Opfer ist es, also für den Fall, dass er tatsächlich schuldig ist, und wie gesagt, das ist halt dieses Schwierige, ne? Weil auf der einen Seite möchtest du gerade in solchen Fällen, gerade bei Personen, die berühmt sind, in Machtpositionen sind, da werden wir gleich noch ein ähnliches Thema haben, ist es natürlich schwierig, auf der einen Seite sich sozusagen dagegen die Opfer zu stellen, weil du halt weißt, sich gegen jemand so Mächtiges und so Reiches zu stellen, ist schon schwierig. In der Öffentlichkeit, vor allem auch gegen Fans, dich dann zu stellen, ist schon schwierig. Natürlich willst du dich dann auf die Seite der Opfer schlagen. Auf der anderen Seite bieten aber natürlich gerade berühmte Persönlichkeiten auch eine treffende Zielscheibe für Lügen und Anschuldigungen, wenn man sich daran bereichern kann oder daran aufgeilen kann und berühmt werden kann. Der schwierige Part ist halt für mich erreicht, wenn du jemand bist, der dem schon einmal, ne, wo es eine Review gab, quasi wo ein Gericht gesagt hat, so, wir gucken uns die Fakten an und sagt dann, ja, wir finden hier nichts. Ja, aber auch Gerichte machen mal Fehler, ne? Also ich bin mal sehr gespannt auf die Doku. Ja, aber es gibt ja keine Aufarbeitung von juristischer Seite, sondern eine Aufarbeitung innerhalb einer Doku. Und ich finde es uncool, wie jetzt Leute kommen, und das macht auch Etienne mit seinem Tweet irgendwo. Genau, das ist ja das, worum es geht. Michael Jackson auf Basis dieser Doku verurteilen. Das ist so, ich habe mehrere gelesen, die sagten so, ja, im US-Rechtssystem gilt halt man halt immer noch, solange man nicht als schuldig überführt wurde, als unschuldig. Ja. Und mittlerweile muss man den Eindruck bekommen, dass das juristische System durch Twitter ersetzt wurde, wo man jetzt schon für schuldig besprochen wird. Und das galt auch für eine andere Person. Ja. Und da gab es diese Woche eine Meldung, da musste ich richtig durchatmen. Es geht um Johnny Depp. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das ging vor ein paar Jahren, ging die Schlammschlacht los. Ja, so lange ist es gar nicht her, oder? Ich glaube zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre, da hatte seine Ex-Frau Amber Heard, die habt ihr jetzt möglicherweise in Aquaman gesehen, die hat sich wegen Domestic Abuse von ihm getrennt und hat das irgendwie sehr öffentlich gemacht. Sie hat einen Artikel geschrieben, ich glaube in der Washington Post sogar, also in einer großen nationalen Zeitung auf jeden Fall. Gerade in der MeToo-Zeit. Hat sie einen Artikel geschrieben, hat ihn nicht Namen nicht genannt, aber es war für alle Leser sehr klar, auf wen sie anspielt. Das war aber nur der Artikel. Es gab vorher noch den tatsächlichen Fall, wo sie ganz genau berichtet hat, er soll sie verprügelt haben. Es gab auch Videos, die sie geleakt hat von ihm, wie er irgendwie betrunken war und so weiter, und wo sie sich gestritten haben. Also es gab so ein paar Sachen, und das hat dafür gesorgt, dass Johnny Depp komplett unten durch war. Der wurde rausgeschmissen von Disney aus Pirates of the Caribbean, irgendwie 2-3 Tage, nachdem dieser Artikel erschienen ist. Es gab eine riesige Kampagne gegen Warner Brothers, dass sie ihn aus Harry Potter. Da haben wir hier sogar drüber gesprochen. Nicht Harry Potter, Fantastic Beasts, genau, dass sie ihn da rausschmeißen sollen. Da hatte sich noch Joanne K. Rowling hinter ihn gestellt, und die Fans auf Twitter waren so erbost, dass sie dann gegen die vorgegangen sind, weil sie sagten: Wie kann es sein, dass man gegen sie an so jemandem festhält? Und auch da war es so, dass Johnny Depp noch keiner Straftat überführt war. Ja, und jetzt kommt nämlich das Gegenteil. Es gibt es nämlich gerade einen Gerichtsprozess, wo er sie wiederum verklagt. Genau, ihm ist der Kragen jetzt geplatzt, sehr spät, wie ich finde. Er hat jetzt nach mehreren Jahren sie auf 50 Millionen Dollar. Ja, obwohl so Gerichtsdinge sind ja, die brauchen ja Zeit, ne? Also vielleicht doch einfach Ich glaube, weil das US-Rechtssystem ist ja so aufgebaut, dass ein Großteil der möglichen Strafsumme bleibt wohl auch an dir hängen. Ich glaube, das ist das größte Problem an diesen Sachen. Es ist an dem Gorka, in dem Gorka-Fall ja damals auch so gewesen, dass Hulk Hogan auch nicht hätte klagen können, weil er, weil die Summe, die festgelegt wurde, auch so hoch war und dass er die, wenn es für ihn negativ ausgegangen wäre, niemals hätte bezahlen können. Die vor allem die Gerichtskosten, genau, ja. Genau, die Gerichtskosten, wir sind dann zu hoch. Und wie gesagt, die orientieren sich, glaube ich, an der Strafsumme im US-Rechtssystem. Das ist in Deutschland auch so. Die Streitsumme ist das, was sozusagen der Anwalt. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Prozent. Und das bei 50 Millionen Dollar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Johnny Depp sich das leisten könnte. Na, man sagt, er soll verschuldet sein. Ja, also, vielleicht. Ja, stimmt. Ja, das hieß es auch. Dass er hat das in einem Interview mal gesagt. Er hat ja auch mal sein Management irgendwie verklagt, weil sie ihm irgendwie haben Wein kaufen lassen im Wert von irgendwie 1 Million pro Monat oder so ein Scheiß. Die letzten Jahre waren, also er ist, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er spiegelt so vieles wider, was ich auch in meinem Umfeld und auch an mir selbst häufig sehe. Nämlich, dass meine Videos kann ich so richtig gut, mich organisieren, kriege ich aber gar nicht gut hin. Und Rechnungen zum Beispiel schreiben, ist so gar nicht so mein Ding. Und da hat er sich so ein bisschen in so eine Misslage hineingewirtschaftet. Wie gesagt, er hat jetzt diesen Rechtsstreit angestoßen und das ist jetzt wohl gerade, er hat in dem Schreiben, das gibt es, also dieses Gerichtsschreiben, kann man öffentlich einsehen, da stehen Dinge drin, da sagt er ganz deutlich, nee, Moment mal, eigentlich ist sie es, die ihm Gewalt angetan hat. Sie ist wohl auch tatsächlich in einer früheren Beziehung schon mal wegen häuslicher Gewalt verurteilt oder zumindest verhaftet worden. Genau, und sie hat auch, sie ist, glaube ich, sogar gegen ihn mal gewalttätig geworden und hat unter Eid ausgesagt, dass sie ihn angegriffen hat. So. Ja, da sind auch Bilder drin, unter anderem hat er ein Bild von Verletzungen im Gesicht gepostet und das, also empfehle ich keinem, sich das anzugucken, von seinem abgeschnittenen Finger. Sie hat ihm wohl irgendwas zugeworfen, irgendwas Scharfes aus Metall oder Glas oder sowas und er hat das versucht abzublocken und dabei ist ihm die Fingerkuppe abgeschnitten worden. Ach du Scheiße. Und da sind auch Beweisfotos drin. Und dazu sind natürlich Statements von irgendwie Polizeibeamten, seinem Sicherheitsteam und Leuten und so weiter. Wobei man dazu sagen muss, auch das wiederum ist natürlich eine Anklageschrift von seiner Seite. Genau, auch das ist nicht. Es gibt kein Statement der Gegenseite. Es gibt auch vor allen Dingen eben keine Rechtsprechung. Das heißt, auch Amber Heard ist in dem Fall noch unschuldig. Ja. Ich finde es nur, eine krasse Wendung, weil ich nicht gedacht hätte, dass Johnny Depp überhaupt nochmal dagegen vorgeht. Er hat das ja von Anfang an gesagt. Er hat das immer wieder gesagt, dass er das Gefühl hat, dass es für sie eine Masche ist, um in der MeToo-Zeit ihrer Karriere einen Boost zu geben. Aber auch, und das muss man dazu sagen, Amber Heards größte Rolle vor Aquaman war? Keine Ahnung. So nämlich. So, genau, und Aquaman ist tatsächlich dann erst danach entstanden. Ja. Ne? Also wie gesagt, ohne uns jetzt darauf zu versteifen, hier quasi in dem Fall Johnny Depp zum Opfer zu machen und sie zur Täterin, weil gesagt, das können wir genauso wenig tun, fand ich es aus einer sehr speziellen Richtung interessant, weil die Geschichte wollte ich hier mal erzählen. Ich bin auch schon mal Opfer häuslicher Gewalt geworden. Ich spreche darüber ganz, ganz ungern, weil ich mir dabei immer sehr, sehr unmännlich vorgekommen bin. Nämlich eine Ex-Freundin von mir, wenn die getrunken hatte, dann hat sie ganz große Probleme mit ihrem Temperament bekommen. Und das ging so weit einmal, dass aus normalen Beschimpfungen Schläge wurden. Und das kam auch so aus dem Nichts, dass ich völlig überrumpelt war und sie holte mit großen Schwüngen aus und haute auf mich ein und schnitt sich dabei an mir und hat mir aber auch immer wieder mit ihren Fingernägeln Hautstellen aufgekratzt, sodass sie am Ende über und über beide mit Blut beschmiert waren. Zum Teil von ihr selbst, weil sie sich zum Teil an meiner Jacke zum Beispiel aufgekratzt hatte, aber auch, weil so Stellen irgendwie bei mir dann aufgerissen sind. Das Problem war dann, dass ich, um dem zu entkommen, selber hätte Gewalt anwenden müssen. Ne? Also es war nicht möglich zu sagen, so, weil ich war auch. Ja, weglaufen. Das ist quasi die einzige andere Möglichkeit. Ja, weglaufen ging nicht, weil ich in so einer Ecke stand. Am Ende habe ich sie wegdrücken müssen, um mich dann aus der Situation zu befreien. Und wie gesagt, Gewalt anwenden wollte ich selber nicht. Und interessanterweise, nachdem das passiert war, und ich das dann aber auch erzählen wollte, es hat mir niemand geglaubt. Als Mann, als Opfer, als männliches Opfer von häuslicher Gewalt, glaubt man dir nicht. Ja, vor allem, wer dich schon mal persönlich gesehen hat, du bist halt auch 2 Meter groß. Ja, ne? Ja, ja. Das ist halt, und das fand ich, ich habe da nie so ein Ding draus gemacht, auch damals nicht, weil ich schon auch verstanden habe, woher das kam, weil, ne, wenn man ein bisschen temperamentvoller ist und Dinge passieren, die dieses Temperament hochkochen lassen, okay, dann kann sowas im Alkoholrausch vor allen Dingen eben vielleicht mal passieren. Heißt trotzdem nicht, dass es okay ist. Ja, wobei es das nicht sollte. Ich habe auch gesagt, so, das ist so, unwürdiger geht es eigentlich nicht, dem anderen gegenüber Gewalt anzuwenden. Gerade in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, keiner sollte den anderen schlagen. Ich fand das nur sehr interessant und ich finde das immer noch erschreckend, dass das auch in der Öffentlichkeit, ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist an Männern, auch Star-Männern, also bekannteren Personen, die sowas lieber nicht sagen, weil sie dieses Fass nicht aufmachen wollen. Gerade jetzt auch in dieser MeToo-Zeit. Ja. In dem Sinne finde ich es gut, dass Johnny Depp dagegen vorgeht. Ich würde mir tatsächlich, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass das so ausgeht, dass da keine der beiden Karrieren jetzt noch nachhaltig geschadet wird. So, ich glaube, sie tun sich auch beide keinen Gefallen, dass das so in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet wird. Für Johnny Depp ist es sicherlich eine Möglichkeit zu sagen, ich kann immerhin meinen Ruf möglicherweise wiederherstellen, weil das ist eine Sache, die wirklich nachweislich gelitten hat. Aber ja, wahnsinnig schade, dass es so weit auch überhaupt kommen muss. So. Ja, ich meine, das Ding ist, die Dunkelziffer an Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, ist natürlich auch riesig. Ja, klar. Ne? Also das geht jetzt auf beide Seiten. Es ist nicht, um das ganz klar zu betonen, nicht darum zu sagen, so, gut, dass das jetzt hier bei einem Mann irgendwie mal anders ist, sondern eher darum zu sagen, so, das zählt auf diese Michael Jackson-Sache eigentlich ja mehr ein. Alle haben ihn sofort abgeschrieben und haben gesagt, ja, der war das. Ne? Lass den rausschmeißen aus diesen Filmen und so weiter. Ja. Einfach nur wegen einer Anschuldigung. Und jetzt ist es ja wieder genau das Gleiche andersrum. Ne? Vielleicht hat er es ja wirklich getan und das ist jetzt nur seine Art und Weise, sich da rauszureden und sein Image wieder aufzubessern. Man weiß es nicht, weil es nicht unsere Entscheidung ist und auch nicht die von Twitter, sondern die eines Gerichts. Und selbst Gerichte machen natürlich Fehler, aber da ist man zumindest ein bisschen auf der sicheren Seite. Also deswegen ich für den Fall, dass sie tatsächlich gelogen hat und er deswegen diese Filme verloren hat und dieses Image verloren hat. Wäre es wichtig, dass es aufgeklärt wird. Es ist wichtig, dass es aufgeklärt wird. Und es ist generell wichtig, dass es aufgeklärt wird, auch wenn es sie betrifft. Also auch, dass sie recht hatte. Weil natürlich lässt sie das jetzt gerade wiederum andersrum scheiße aussehen. Wenn es der Wahrheit entspräche, können wir darüber nochmal sprechen. Ich will jetzt gar nicht mehr über irgendwelche Folgen für MeToo oder so, sondern dadurch, dass es noch nicht bekannt ist. Aber da werden wir euch auf dem Laufenden halten, wenn es denn soweit ist. Ich würde sagen, wir nennen jetzt kurz einen kleinen Fun-Fact zwischendurch. Wir haben so ein paar kleine Fun-Infos diese Woche. Und zwar ein Spiel, das jetzt abgesetzt wurde. Das fand ich super spannend. Kennt ihr sicherlich nicht, Name, Spiel ist relativ klein. Wobei, wenn ihr meine Spiele-Vorschau des Jahres gesehen habt, dann habt ihr jetzt mitbekommen, das allerletzte Spiel, was ich da nenne, das vorletzte Spiel ist Judgment. Judgment ist ein japanischer Titel von den Machern von Yakuza. Also ist so ein bisschen wie GTA, also mit so einer quasi Open World, in der ihr einen Yakuza spielt und im Nachtleben zum Teil ganz abstruse Minispielchen, wie zum Beispiel Flirten und Chatten mit irgendwelchen leicht bekleideten Mädels. Das ist typisch, es ist gefühlt jedes japanische Spiel, was ich hier gesehen habe. Ja, so ein bisschen. So. Aber das Spiel hat noch mehr zu bieten. Judgment wäre jetzt eine neue IP gewesen, oder ist es auch. Im Dezember ist es in Japan bereits erschienen, wurde jetzt aber aus dem Laden genommen. Und der Grund, den fand ich so strange, dass ich ihn hier mal ansprechen wollte. Es ist nämlich so, dass einer der Charaktere, die werden ja gemotion-captured, und einer der Hauptcharaktere, einer dieser Schauspieler, hat jetzt zugegeben, dass er eine winzige Menge Kokain genommen hat. Und wurde dafür auch verhaftet und hatte Kokain im Urin. Exakt. Als beim Test, aber hatte kein Kokain bei sich und es war jetzt auch, also er hat das konsumiert. So, und in Japan sind die Gesetze, die Japaner sind halt ein bisschen anders als wir. Sehr streng. Da ist es so, dass selbst mit der kleinsten Menge Kokain ist, die wirst du zu bis zu 7 Jahren Haft verdonnert. Das ist echt krass. Und weil das aber alles so, so strenge Auflagen sind, hat Sega jetzt sich da, die Publisher des Spiels Judgment, haben sich jetzt dazu genötigt gefühlt, das Spiel aus dem Handel zu nehmen. Es ist jetzt auch nicht klar, das sollte im Sommer, ich glaube im August, nach Europa kommen und auch in die USA. Es ist völlig unklar gerade, was das bedeutet, also ob dieses Spiel auch deswegen bei uns nicht kommen darf. Ich fand es nur so skurril, weil ich mir dachte, wenn jemand, bloß weil jemand Kokain oder Drogen genommen hat, eine Sache komplett zu verbieten, das würde bedeuten, dass Hollywood ab morgen nichts mehr machen darf. Oder die gesamte Musikindustrie dicht machen auch, könnte. Ja. Also das ist schon sehr, sehr krass. Ich meine, klar, gegen Drogen vorzugehen, wichtige Sache. Aber eine kleine Menge Kokain sorgt ja, vor allem, also ganze Unterhaltungsprodukte aus dem Handel. Vor allem, der ist ja nicht die einzige Person, die daran beteiligt ist. Das hat ja Millionen gekostet. Das ist also, die müssen das ja aus businessmäßiger Sicht entschieden haben. Wahrscheinlich haben sie einfach... Ich meine, in dem Spiel geht es ja auch um Yakuza und das ist ja in Japan, das ist ja auch so. Ja, ich spaß einfach Research für die Rolle. Vielleicht, weil ich, also das, Flo hatte das erzählt, dass er in Japan war für seine The Floyd vs. The World Serie und ich glaube, davor war er auch schon mal da. Der ist ja tätowiert und da darfst du nicht in öffentliche Schwimmbäder oder Fitnesscenter und so weiter gehen, ohne dass du irgendwie Ganzkörper gecovert bist, weil Tattoos mit den Yakuza assoziiert sind. Und da darfst du keine Tattoos öffentlich zeigen. Ach, krass. Also es ist diese Mafia. Ich habe mich ja da tätowieren lassen in Japan. Ja, hättest du nicht machen sollen. Reinheit hast du dir telefonieren lassen. Rein, hallo. der Google-Übersetzer hat gelogen. Was ist die andere Geschichte, die wir noch haben? Die andere kleine Geschichte ist vielleicht auch so ein Funfact, den einen oder anderen Zuhörer aus der Medienbranche hier interessiert. Ninja, der weltweit größte Streamer, quasi der Montana der internationalen Welt, der hat. Nur nicht so scheiße. Nur nicht so scheiße, ja. Der hat jetzt, oder beziehungsweise irgendjemand hat das geleakt, wie gesagt, ob das so glaubhaft ist, keine Ahnung, aber ich halte es für realistisch, dass er zum Streamen am Launch-Tag, also für einen Tag, Apex Legends, das ist das neue Spiel von EA, was sie mit, finde ich, einer sehr klugen Kampagne gestartet haben. Die haben es einfach nicht angekündigt. Die haben es einfach gelauncht, haben allen Streamern, die das irgendwie machen sollten, einfach einen Haufen Geld gegeben und haben gesagt, so, jetzt streamt das alle, dann war es sofort Nummer 1 Spiel auf Twitch. Und dadurch wurde es halt riesig und jetzt ist es tatsächlich einer der größten Titel der jüngsten Jahre zusammen mit Fortnite, würde ich mal so sagen. Die haben ihm $1 Million gezahlt dafür, dass er für einen Tag dieses Spiel streamt. Krass. Was er wahrscheinlich sowieso gestreamt hätte, wenn es so abgeht. Aber dabei ist er auch nicht mal mehr der größte Streamer, muss man dazu sagen. Ich glaube, einige andere haben ihn überholt. Also ich glaube, er ist der größte immer noch, was Follower angeht. Und auch auf YouTube ist er inzwischen richtig fett dabei. Er hat, glaube ich, fast 20 Millionen Abonnenten da schon und so. Krass. Obwohl er da nie Videos hochlädt, außer Ausschnitte aus seinen Streams. Was sich bei ihm ein bisschen geändert hat, ist, er hat jetzt nicht mehr so viele Zuschauer Zahlende pro Abonnenten. Stream, also und auch nicht mehr so viele zahlende Abonnenten. Also er hat sich jetzt mehr so eingepegelt, aber ist immer noch, also jedes Mal, wenn er streamt, ist er automatisch in den Top 10 weltweit. Also das ist, aber das war nochmal so ein kleiner Funfact. 1 Million hat er bekommen. Jetzt vielleicht nochmal so was Traurigeres, was Ernsteres, also was eigentlich richtig schlimm ist. Es gab jetzt gerade einen Amoklauf in Neuseeland. Zum aktuellen Zeitpunkt 49 Menschen gestorben. Wie ist die kleine Stadt? Christchurch? Christchurch, genau. Ist eine Stadt, die leider immer mal wieder in den Nachrichten ist durch irgendwelche Tragödien, meistens durch Erdbeben tatsächlich. Ein Freund von mir ist auch gerade da. Einer krass. Aus die Jungs von Nosterafu TV, vielleicht kennt die hier einer. Auch von den Zuhörern, der Kalle, der ist gerade da, dem geht es aber gut, der hat heute Morgen auch schon Instagram-Stories gemacht und meinte, so nah war er noch nie an einer faktischen Katastrophe. Ja. Und da ist gerade, also da brennt gerade die Luft so, weil ja. alle ja, vor allem, das passiert nicht in Neuseeland. Also das letzte Massenshooting dieser Art ist liegt Jahrzehnte zurück. Es war, glaube ich, ein Mann. Man redet ja, drei Verhaftungen. Wir wollen jetzt auch gar nicht über Details reden. Es ist gerade irgendwie ein bisschen kontrovers. Auf jeden Fall zu dem, was aktuell bekannt ist, eine rechtsextrem motivierte Tat. Er wollte halt Muslime töten in dieser Moschee. Warum wir jetzt aber hier drüber reden, es soll gar nicht um den Amoklauf an sich gehen. Der hat in seinem Livestream, bevor er das live gestreamt und bevor er in die Moschee gegangen ist, hat er Subscribe to PewDiePie gesagt. Mhm. Und daraus machen jetzt gerade natürlich wieder einige dieses Ding so, ja, guck mal, PewDiePie ist rechtsextrem und hat jetzt sogar hier noch einen Zuschauer zu dieser Tat motiviert oder keine Ahnung was. Also das wird da natürlich jetzt gerade wieder richtig hart durch die Gegend gesponnen. Das ist jetzt auch zum ersten Mal zu diesem rechtsextremen Thema, dass ich Ihnen habe auch ein Statement Er hat auf Twitter was gepostet, hat gesagt, ich distanziere mich da komplett. Ich finde es unglaublich schrecklich, dass mein Name aus dem Mund dieses Mannes gekommen ist. Das muss, also ganz offen, wenn ich mich in die Situation versetzen müsste von PewDiePie, wie schlimm das auch sein muss, zu sehen oder zu hören, dass jemand da gerade 50 Menschen auslöscht und vorher deinen Namen verwendet, in einem Zusammenhang, der ja an einen Kampfschrei erinnert. Und ich keine Ahnung, was das jetzt mit ihm macht, weil ne, man muss auch ganz offen sagen, so, er ist ja schon eine Person, die auch, obwohl er hier und da mal einen Aussetzer hatte und die, über die wir hier auch zum Teil gesprochen haben, er ist immer sehr outspoken und er ist jemand, der meiner Ansicht nach versucht, die Dinge halbwegs reflektiert anzugehen und hat für mein Dafürfinden nie die Bühne geboten, um so jemanden zu beflügeln, zu sagen, so, jetzt gehe ich einfach mal irgendwo rein in eine Moschee und schieß 40 Leute tot. So. Also, ja. Warum man dann Subscribe to PewDiePie ruft, ist mir völlig schleierhaft. Also ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Das eine ist, ist es halt ein Meme. Ne? Also es ist halt durch dieses T-Series PewDiePie-Ding ist es halt ein Meme. Der Typ ist Mitte, Ende 20 wohl angeblich. Irgendein Teammitglied von Call of Duty hat unter den Tweet von PewDiePie kommentiert und meinte so, ich hätte das auch mal. Es hat mal jemand in einem Manifest bei dem Amoklauf Call of Duty als eins seiner Motivationen reingeschrieben. Mhm. Ja, und ich weiß, was das mit einem macht, wenn man Jahre in sowas investiert hat und dann nutzt das jemand für was völlig Krankes und Falsches. Ich glaube, es ist ja auch der Versuch, eine Sache zu erklären, eine Tat von einem Menschen, dessen Gedankengänge man auch nicht erklären kann. Die kann man nicht in einen normalen, rationalen Rahmen pressen. Aber ich glaube, was einfach, das ist das, was er damit dann auch noch ausgesagt hat, ist, junge Menschen oder auch irgendjemand, auch geisteskranke Menschen und Leute, die zu solchen Taten fähig sind, gucken Filme und spielen Videospiele und sind auch auf YouTube unterwegs und haben auch wissen auch, was Memes sind und zitieren auch diese Memes in so einem Kontext. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er, dass das irgendwas mit zu tun hat. Es hat einfach nur ein aktuelles Meme, das er in einem Livestream da genannt hat, halt in diesem Kontext. Aber und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass er tatsächlich denkt, PewDiePie würde damit sympathisieren. Das wäre sehr schrecklich, weil das würde so ein bisschen darauf einzahlen, was wir ja schon ein paar Mal hier gesagt haben, dass vielleicht Leute, auch wenn wir nicht glauben, dass PewDiePie das in irgendeiner Form Rechtsextremist oder das unterstützt, vielleicht in ihn reininterpretieren, wenn er sich nicht klar genug davon distanziert. Das hat er jetzt mit dem Tweet auf jeden Fall getan. Das andere ist natürlich auch umgekehrt, ne, dass der Typ einfach vielleicht auch mehr Hass sehen möchte, säen möchte mit seiner Tat und dass er halt gerade jemanden wie PewDiePie damit reinzieht, um die Fronten mehr zu verhärten, zum Beispiel. Ja, aber ich meine, dann nimmst du doch eigentlich eher ein anderes Thema. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich zu so einem krassen Schritt entscheidet und dann zu sagen, ich will mehr Chaos, ich will mehr Hass und dann zu sagen, subscribe to PewDiePie ist, glaube ich, die Tat an sich ist, glaube ich, das, was dann am meisten für Chaos stiften soll. Wobei man ja nach solchen krassen Terroranschlägen ja häufig eher sieht, dass Menschen sich miteinander verbünden und dass dass für einen kurzen Moment alles stillsteht und sogar Donald Trump irgendwie, da habe ich vorhin gesehen, getweetet hat, ey, egal was ist, die USA steht in jedem Fall zu Neuseeland. Und mal für eine Minute dafür zu sorgen, dass Donald Trump mal nichts Dummes tweetet und sich mit einer Sache beschäftigt, die tatsächlich was Gutes ist, das ist schon mal eine Sache, die dann solche Sachen eigentlich erreichen. Deswegen ist es ja eigentlich eher umgekehrt, dass solche Taten sowas genau das Gegenteil. Also mir tut PewDiePie an der Stelle sehr, sehr leid. Ich fand sein Statement sehr, sehr ehrlich und sehr, was will man dazu sagen? Also, ist der Typ gefasst worden? Hast du das mitbekommen? Ja. Also allegedly. Ne? Also der ist, der soll jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, soll der in Christchurch tatsächlich auch schon vors Gericht. Wird gesagt, das ist ein Australier und so weiter. Australier, rechtsextrem. Genau, das sind die Sachen, die jetzt aktuell stehen. Wie gesagt, ist noch gar nicht klar, ob es mehrere Täter waren. Da sind wohl noch andere Leute dabei, aber das wird sich wohl den nächsten Tag aufklären. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber das mit PewDiePie fand ich irgendwie erschreckend. Aber das ist ein gutes Thema, über das wir mal sprechen können, über diese, weil du jetzt sicherlich auch wieder viele hast, die Nachrichten verbreiten werden, die so nicht richtig sind. Das ist eine Sache, über die habe ich direkt schon gesehen. Ich hab das Thema gegoogelt, weil ich das habe irgendwo aufgeschnappt und habe dann direkt geguckt, okay, was gibt es denn da für Fakten zu? Mhm. Ist das wirklich so gewesen? Und habe natürlich auch direkt Artikel gefunden, wo Leute schreiben, ja, sieht man mal wieder, dass PewDiePie sich hier nicht klar genug abgegrenzt hat vom Rechtsextremismus. Und vielleicht hat er das sogar auch indirekt mitsupportet. Ja, nicht nur das, also ohne jetzt das zu sehr auf PewDiePie zu lenken, aber auch der Rest der Tat. Ne? Also ich habe vorhin eigentlich nur darauf gewartet, dass es wieder beide Fraktionen gibt, die jetzt schon an dem Punkt, wo noch gar nichts klar ist, mit Überschriften kommen, die Dinge suggerieren, die so nicht stimmen. Ja, auch australischer, habe ich vorhin im Radio gehört, also auf dem Weg hierher, australischer Politiker, der direkt quasi während dieser Amoklauf noch quasi überhaupt stattgefunden hat, direkt gesagt hat, ha, sieht man wieder, Islam bringt mehr Terror ins Land. Ne? Dass es am Ende ein rechtsextremer Täter war, lässt den Titel am Ende, diesen Tweet natürlich ein bisschen anders aussehen. Ja, ja. So wie wir das in Deutschland ja auch schon öfters mal hatten, mit Tweets von der AfD, die sofort irgend so ein Ding irgendwas nehmen, um das für politische Zwecke zu instrumentalisieren, und dann stellt sich am Ende raus, ups, war doch ein Deutscher. Ja, und gar kein Geflüchteter. Also jedes Mal, wenn sowas passiert, hast du dieses ganz tolle, und vielleicht würde ich mich auch eher darauf fokussieren, dass Leute zusammenrücken. Deswegen an dieser Stelle Solidarität mit PewDiePie. Tut uns sehr leid, dass er da irgendwie mit reingezogen wird. Ja, mit den wird. Opfern natürlich. Und natürlich auf jeden Fall mit den Opfern. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich immer die sowas dann für ihre Scheiße nutzen. Ne? Ja, wenn wir schon dabei sind, bei Themen instrumentalisieren, kommen wir nochmal auf eins, was mich tatsächlich in den letzten 2 Tagen sehr beschäftigt hat. Falls ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr da schon den großen Eklat gestern wieder mitbekommen. Da ist ein kleiner Kleinkrieg draus geworden. Was ich gemacht hatte, war, weil mir das aufgefallen ist, auch unter anderem weil wir im Reddit-Forum auch mal wieder darauf hingewiesen wurden, ob ich das aber auch selber schon gesehen hatte, dass diese Debatte um Artikel 13 mittlerweile dazu geführt hat, dass immer mehr auf einen Zug aufspringen, wo sie auf der einen Seite Falschinformationen verbreiten und wo sie auf der anderen Seite in so eine ganz krasse Richtung gehen, wo eher nur noch Kampfparolen geschwungen werden. Ja, und wo auch teilweise Politiker, also ich würde mal sagen, so indirekt angegriffen werden, aber das werden wir gleich noch mit einem anderen Thema haben. Ich habe gestern Abend unter meinem. Genau, aber also sozusagen von den YouTubern, ich habe jetzt noch keinen YouTuber gesehen, der irgendeinen Politiker direkt beleidigt, aber es sind schon so Aussagen wie, ne, Axel Voss will YouTube verbieten, ohne die halt dann dafür sorgen, dass natürlich Leute aus der Community dem dann schreiben und sagen und ihn beleidigen und solche Sachen machen. Ich habe jetzt, ich hatte ja einen Teil, ich hatte bei Concrafter gesehen, er schrieb wortwörtlich, ich hasse Axel Voss und. Ach krass, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Das war einer von den 3 Bildern, die ich mitgeschickt habe. Da stand drin, mein Hass auf Axel Voss und die CDU hält sich kaum in Grenzen. So, das war so eine Sache, wo ich sagte, Moment mal, das kannst du doch so nicht deinen jungen Followern teilen. Bei Imp, aber über den brauchen wir da nicht reden, habe ich gelesen, der ihn als Lügner bezeichnet hat. Und ja, gut, Lügner, das also gelogen wurde im Zuge dieser Debatte sicherlich in sicherlich, aber alle beziehen sich gerade auf eine Sache, und da ging es mir vor allen Dingen auch mit dem Tweet darum, wo ich sagte, dass ich es uncool finde, dass so Leute wie Herr Newstime oder aber auch die Piratenpartei sagen, Axel Voss hätte gesagt in einem Interview mit der Deutschen Welle, er will YouTube zerstören. Und das ist faktisch falsch. Das stimmt so nicht. Und das hat. Ich will mal das Originalzitat in dem Moment, er hat gesagt, dass wenn YouTube als Plattform sich als Geschäftsmodell gemacht hat, urheberrechtlich geschützte Inhalte zur Verfügung zu stellen, dann sollte man sich die Frage stellen, ob so ein Business überhaupt existieren darf und sollte. Was er damit also wortwörtlich sagt und auch meint, ist, dass dieses Geschäftsmodell hinterfragt werden muss. Und das ist erstmal richtig. Es ist erstmal richtig zu sagen, dass keine große Plattform dieser Welt sich auf dem Geschäft mit geschütztem urheberrechtlichen Material aufbauen sollte. Genau, das, was ich aber auch an seiner Aussage kritisiert habe, ist nicht, dass die Aussage, also an sich hat er ja recht. Genau, das Geschäftsmodell ist. Er unterstellt YouTube, dass das nur Geschäftsmodell darauf, ist. Und das ist es ja nicht. Das ist es auch nicht. Deswegen wiederum macht diese ganze Aussage noch weniger Sinn zu sagen, er zerstört YouTube, denn. Er hat einfach YouTube nicht verstanden, er hat glaube ich nicht verstanden, eher das. Ja. Weil die aber, ne, also spätestens dann, wenn es da eine, wenn die sagen so, okay, wir prüfen das jetzt mal, ist dieses Geschäftsmodell so, wie ich annehme, und dann stellt sich heraus, nee, Moment mal, ist es nicht. Spätestens dann ist ja klar, dass es da nichts gibt, was man hinterfragen muss. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, und das will ich auch nochmal klar sagen. Ich bin sehr klar, und ich würde sagen, du auch, gegen Artikel 13. Genau. Ich finde, dass das eine richtig dumme Idee ist, die dem Internet schaden wird, die auch Urhebern mehr schaden wird, als die Politiker das wahrscheinlich ausmalen. Ich bin mir auch sicher, dass Lobbyismus da auf allen Seiten eine große Rolle spielt. Aber ich bin auch der Meinung, dass es sich hier um Leute handelt, die einfach kein Verständnis haben für das, was hier passiert. Das sieht man immer wieder durch die Aussagen. Ich habe tatsächlich auch inzwischen Kontakt mit ein, zwei Politikern gehabt, die für Artikel 13 gestimmt haben, die mich kontaktiert haben, basierend auf meinem Artikel 13 Video und gesagt haben, sie würden sich gerne mal mit mir unterhalten, weil sie fanden, das ist, finde ich, das Spannende, weil sie fanden, dass mein Video von allen eines der sachlichsten war. Und sie würden gerne mal meine Position dazu hören, weil sie es gerne verstehen würden. Und das ist nämlich genau der Grund, warum ich, da, wir haben uns bei den Rocket Beans ja neulich auch zu dem Thema auseinandergesetzt, warum ich inzwischen der Meinung bin, dass das die bessere Art und Weise ist. Ich weiß nicht, ob man damit einen Axel Voss erreicht, aber ich glaube, darauf kommt es ja jetzt drauf an, dass nämlich im Europaparlament, wenn es jetzt, ich glaube am 26. März ist das angesetzt, wenn dazu abgestimmt wird, dass genug Mitglieder des Europäischen Parlaments sich dagegen stellen. Und ich glaube nicht, dass man das nur dadurch erreicht, laut zu sein. Das Lautsein ist wichtig, ist auf wichtig, Demos zu gehen, den E-Mails zu schreiben. Aber Lautsein hat halt eine Grenze. Es hört an der Stelle auf, wo man eben nicht nur laut ist und seinem Frust, und Frust finde ich ist auch völlig okay, ich finde auch Wut ist okay, aber sobald das umschwingt in Hass und in pure Parolen. Wenn man sich nicht mehr anders ausdrücken kann als, ne, also auch Wut kann schon schwierig sein, wenn du dich dann nur noch wütend ausdrückst, weil der andere macht dann zu. Und das hat man gestern wieder gesehen, Axel Voss hatte auf meinen Tweet geantwortet, indem er schrieb, so danke, dass das mal einer schreibt, behind. Und dann meinte ich zu ihm, sehr gern geschehen, Axel, aber hier geht es nicht darum, dich zu verteidigen. Ich finde deine Politik in Bezug auf die Urheberrechtsreform trotzdem nicht gut und finde vieles davon hochgradig fragwürdig, damit man, weil ich mich jetzt auch gar nicht vor den Karren spannen wollte. Und da gab es ganz viele darunter, die ihm dann direkt geantwortet haben, ha, jetzt antwortest du also, wo man jemand was Positives schreibt und ihn mit wirklich Leuten in Fettbuchstaben haben ihn als Wichser bezeichnet und Hurensohn. Und wo ich dann dachte, also wer in aller Welt kommt darauf, dass das eine Art und Weise sein könnte, wo man solche Gespräche führt? Für mich ist, glaube ich, am allerwichtigsten, dass, und das habe ich gestern Abend wieder gesehen, dass es wichtig ist, dass Leute, die halt solche News verteilen, weil sie halt eine gewisse Reichweite haben, dass die sich dieser Verantwortung, die sie haben, dann auch irgendwie bewusst werden. So. Und dass man dann darauf achtet, dass man, wenn diese Debatte, wenn man sie führt, die ja sachlich formuliert sein muss, damit man vielleicht auch Gehör findet. Es gab ganz viele, die mir gestern auch geschrieben hatten, naja, wenn wir nicht laut sind, dann hören die uns ja nicht. Und das sagtest du ja gerade schon. Ja, geht auf die Straße. Sagt auch gerne immer wieder. Laut sein bedeutet ja auch, Dinge immer wieder zu wiederholen. Ja, laut sein heißt aber nicht, du Hurensohn zu sagen. Genau. Sondern laut sein heißt zu sagen, das sind meine Fakten. Das Ding ist, oder ein Video zu machen, wo man sagt, Axel Voss ist uncool oder so. Das mag er sein, aber das hilft dem Diskurs irgendwie nicht. Wir sehen ja, dass viele Politiker sehr unsachlich diskutieren. Das hat man jetzt immer wieder gesehen. Also viele Politiker, dieser Vorwurf, das wären alles Bots. Und ne, jetzt, ich habe mich angelegt mit Helga Trüpel von den Grünen. Mhm. Die hatte getweetet, wissen denn diese ganzen Gegner eigentlich überhaupt, was Lizenzen sind? Also sie hat quasi so direkt, indirekt alle Kompetenz in Frage gestellt, anstatt einfach mal proaktiv hinzugehen und zu sagen, hey Leute, das sind Lizenzen, so funktionieren Lizenzen. Das sind Vor- und Nachteile von Lizenzen. Weil so kannst du ja mehr Informationen rausbringen und den Diskurs anregen, anstatt direkt irgendwie Leuten zu unterstellen, sie wären dumm, und keine Ahnung, wovon sie reden. Und das ist genau das Ding, wo ich dann versucht habe, gegenzusteuern. Und was ich mir halt auch mehr wünschen würde, sowohl von der Politik als auch von unserer Seite her als Creator oder generell von allen, die dagegen sind, ist hinzugehen und diese Unsachlichkeit mit Sachlichkeit zu gegenüberzustehen und sie dadurch bloßzustellen. Oder nicht mit Whataboutism zu kommen. Eines der meistgelesenen Argumente gestern Abend war, Ja, aber die anderen sind ja auch nicht sachlich gewesen. Dadurch wirst du nicht sachlicher. Du führst ja nicht zu einer sachlicheren Debatte, indem du sagst, ja, aber ich bin auch so. Nee. Überleg doch mal, wie cool das wäre, wenn wir, und ich sage dieses Wort sehr ungern, weil ich nicht alle über einen Kamm scheren will, aber wenn die Gegenseite zu den Politikern plötzlich die klügere ist, wenn da 60 Jahre alte Leute sitzen und die es nicht vernünftig hinbekommen, diese Debatte zu führen, ihr aber schon. Finde ich es sehr, sehr unangebracht zu sagen, aber die anderen waren doch auch unsachlich. Ja, okay, ja. Aber das ändert nichts daran. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu betonen, wir sind der Meinung, dass Artikel 13 nicht eine gute Idee ist, weil es so viel Unklarheiten hinterlässt. Und das muss man aber debattieren. Und das debattiert man nicht, indem man sagt, ihr seid alle dumm und habt keine Ahnung, sondern das debattiert man, indem man sagt, das sind die potenziellen Konsequenzen und das sind die Dinge, die man vielleicht als Gegenvorschlag machen könnte. Und das passiert auch, ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert, aber es wird halt, finde ich, ein bisschen sabotiert durch Leute, die dann Wichser und so weiter auf Twitter schreiben. Und das ist eigentlich das Problem. Und das ist aber, ne, also nur um das nochmal zu sagen, das ist das Extrem. Es ist auch trotzdem, wie jetzt zum Beispiel die Piratenpartei das macht oder aber auch, also die Piratenpartei macht gute Arbeit. Gerade Julia Reda macht gute Arbeit. Aber wenn du das torpedierst, indem du sagst, Axel Voss will das Internet abschaffen, also dann hast du keinen. Haben sie auch nicht gesagt, oder? Sie haben gesagt, will YouTube zerstören oder so. Ja, aber ne, also ich hab's jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ne, also die machen das daraus, dann macht daraus der nächste dann die Demokratie soll abgeschafft werden. Das habe ich ja auch tatsächlich so gelesen. Und das, das nützt dem eigentlich guten Diskurs dann am Ende gar nicht. Tatsächlich hat aber, und das, um das nochmal zu sagen, auch das, weil es ja immer heißt, wir würden dann zu sehr bashen. Herr Newstime hat am Ende des Abends dann gestern auch nochmal eingeläutet und hat gesagt, er will versuchen, das künftig anders zu formulieren, beziehungsweise zu überdenken, was er schreibt. Wäre tatsächlich super, wenn er das täte, weil, wie gesagt, mir geht es nur darum, ich will niemanden vorführen. Ich wollte weder Konkraft davor führen, noch die Piraten oder ihn, weil der eigentliche Feldzug, wenn man den überhaupt so senden will, der ist gut. Ja. Mir ist nur wichtig, dass er klug geführt wird. So. Die Art und Weise, das ist ja. Ich kriege ja heute noch Kommentare unter meinem Artikel 13-Video, wo Leute sagen: Ja, siehst du, du hast, die Leute, die hatten ja recht, Panik zu haben, jetzt ist das alles, kommt hier gerade alles durch. Bist mit dafür verantwortlich, dass es Artikel 13 gibt, weil du hast ja nichts dagegen gesagt. Und hast du das Video angeguckt? Ich sage ganz viel dagegen. Das Einzige, was ich sage, ist, hört auf, Scheiße zu labern, weil am Ende des Tages wird uns das vorgehalten, als guck mal, das sind alles instrumentalisierte Kids, die keine Ahnung haben, die nur rumschreien und die irgendwelche dummen Aussagen treffen, die nicht stimmen. Ja, also haben wir ja wohl recht. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Ja, es ist ja genau das, was wir auch letzte Woche sagten. Die Annahme, dass wir alles Bots wären, kommt nicht von ungefähr, weil man eben dann annimmt, dass die Kids, die sie nie was gemacht haben, das kann gar nicht sein, wo kommen diese ganzen Stimmen her, aber auch, weil da ja tatsächlich immer am Anfang gerade sehr gute Stimmen dabei waren und nicht die Leute, die dann sagten, Hurensohn oder so wie dann irgendwie ab einem gewissen, in einem gewissen Alter und in einer gewissen, was weiß ich, Bildungsspanne, wobei ich das gar nicht mehr überschlagen wollen würde, immer reagiert wird. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Geht in eine leicht ähnliche Richtung, würde ich sagen. Und zwar gab es auch hier ein kleines bisschen Beef zum Thema, wie man Dinge richtig sagt, richtig formuliert, würde ich es mal nennen. Und zwar geht es um Kurzgesagt. Der, glaube ich, größte Kanal aus Deutschland, der große YouTube-Export, das wir haben, Kurzgesagt. Ganz, ganz toller Pop-Science ist der Begriff, habe ich jetzt neu gelernt in dieser Debatte. Channel, also die nehmen einfach wissenschaftliche Themen, Wissensthemen und bereiten die super süß animiert ganz toll auf. So, was ist passiert? Kurzgesagt hat ein Video hochgeladen, wo sie selber Fehler zugeben. Wo sie zugeben, dass sie in der Vergangenheit, spezifisch bei zwei Videos, nicht besonders gut recherchiert haben, Fehler gemacht haben. Diese Videos, das liegen auch schon Jahre zurück, die Videos, so heute nicht mehr machen würden. Sie deswegen jetzt offline genommen haben und haben quasi transparent gezeigt, was da schiefgelaufen ist und wie sie in Zukunft oder jetzt auch schon generell recherchieren, um solche Fehler nicht nochmal zu machen. Daraufhin kam ein Video von einem YouTube-Kanal, der heißt Coffee Break, durch 300.000 Abonnenten, wo er Kurzgesagt vorwirft, spezifisch Philipp von Kurzgesagt vorwirft, dass er ihn angelogen hätte und dass dieses Video das Video heißt Can You Trust, kurz gesagt, ein Beweis dafür wäre, dass du ihnen nicht trauen kannst, weil sie hätten ihn hart beschissen. Was der gemacht hatte, war, er hatte kurz gesagt, vor kurzem, dieses Video, muss man dazu sagen, um das es eigentlich geht, nämlich Addiction heißt das, glaube ich. Das basierte auf den Aussagen, auf dem TED-Talk eines Journalisten, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der eine sehr spezielle Theorie hat, wo Sucht herkommt. Eine rein psychologische Sache ist. Genau. Ist auch gar nicht in Wirklichkeit so 100% seine Theorie. Genau, aber das ist eine Sache, die dann Coffee Break herausgearbeitet hat, weil er meinte, es wird eher deutlich, wenn man das Buch des Journalisten liest und die Podcasts des Journalisten hört. Podcast hören ist sowieso immer eine bessere Sache, möchte ich hier nochmal sagen. Da wird dann klar, dass er diese These, die in dem sehr kurzen TED-Talk dir herunterbrechen muss und dadurch ein bisschen auch verfälscht wird, dass sie aufgebrochen wird. Das heißt, du bekommst das ganze Bild seiner Meinung nur, wenn du dich wirklich mit ihm auseinandersetzt, wenn du wirklich recherchierst. Und das hat er in einer langen E-Mail dem Philipp Detmer von kurz gesagt vorgeworfen oder ihm eigentlich eher hat ihm geschrieben, ganz neutral, hat gesagt, ja, Philipp, ich weiß gar nicht, also ich finde schon, dass die Art und Weise, wie er die Anfrage gestellt hat und so hat Philipp dann auch darauf reagiert, die war schon so von wegen so, haha, guck mal, hier, habt ihr denn überhaupt recherchiert? Also es war schon sehr so, und darauf hat Philipp auch so reagiert, und das fand ich auch, so hätte ich glaube ich auch reagiert, es war dieses so, schreibst du hier gerade so ein Gotcha-Piece? Also schreibst du gerade so ein, haha, ich habe euch erwischt dabei, wie ihr Scheiße gebaut habt? Was ja völlig okay ist, wenn du Scheiße gebaut hast. Genau. Nur, dass also die Art und Weise, wie die E-Mail formuliert war, war schon, und das finde ich, sieht man auch jetzt anhand dieses Videos, der Typ hatte schon die ganz klare Agenda, beziehungsweise ich glaube, hatte die Hoffnung, dass er hier einen ganz großen Fisch gefangen hat, mit dem er. Um quasi zu beweisen, alles, was kurz gesagt so macht, ist unrecherchiert, ist Quatsch oder zumindest große Teile. Oder zumindest dieses eine Video. Das ist nämlich, das ist nämlich auch das Lustige. Er macht das ja an einem einzigen Video fest von zig Videos, bei dem das einmal passiert ist und das Video liegt schon Jahre zurück. Das Ding ist, er hat kurz gesagt diese E-Mail geschickt, kurz gesagt hat darauf geantwortet und hat gesagt: Hey, ne, es wirkt gerade so, als würdest du hier so ein Video machen wollen, was uns bloßstellt. Deswegen wollen wir eigentlich jetzt gerade nicht zitiert werden. Lass uns mal unterhalten. Wir können aber gerade nicht. Lass uns in einem Monat darüber sprechen. Und in dieser Zeit, in der jetzt Coffee Break darauf wartete, hat kurz gesagt ein Video, dieses besagte Video hochgeladen, Can You Trust, kurz gesagt, in dem sie genau diese Punkte aufarbeiten. Genau. Indem sie sagen, wir haben uns unser früheres Video Addiction nochmal angeguckt, haben gemerkt, so das hält den Standards, die wir heute haben, nicht mehr stand. Ja. Und wir haben das Video daraufhin gelöscht. Ein anderes Video haben sie auch noch erwähnt, das gar nicht von Coffee Break beanstandet wurde. Nämlich das über Refugees. Und da muss ich nochmal dazu sagen, ich kenne den Philipp. Ich habe mit dem Philipp schon ein paar Mal mich getroffen. Und ihr hört auch diesen Podcast, Grüße gehen raus. Der saß, glaube ich, bei mir, neben mir beim Webvideopreis. Ach so, der war mit mir nominiert für Journalismus. Und auf jeden Fall hat er mir von diesem Refugee-Video schon vor mindestens ein oder zwei Jahren erzählt, dass er dieses Video bereut und heute nicht mehr so machen würde. Mhm. Was genau das ist, was sie in dem Video auch sagen. Und auch andere YouTuber haben bestätigt, dass er an diesem Video schon lange vor diesem Ding gearbeitet hat. Was dann passiert ist, also in diesem Video stellt Coffee Break es quasi so dar, als hätte kurz gesagt, quasi ihn hingehalten, hätte ihm nicht geantwortet, um ihm diese Story zu klauen. Ja. Also er sagt sogar wortwörtlich, ich bin ein kleiner Creator und dieser große Creator hat mir gerade mein Video geklaut, indem sie mir nicht geantwortet haben und jetzt selber auf die Kritik geantwortet haben. Um sich in ein rechtes Licht zu rücken. Genau, das Ding ist, tun sie das denn? Weil sie geben ja öffentlich zu, dass sie Fehler gemacht haben. Ja. Und er stellt da die Theorien in den Raum, dass sie dieses Video nur gemacht hätten, weil er da angefragt hat. So, das Tragische daran ist, dieser Typ hat Philipp nicht zitiert in seinem Video, weil Philipp ja gesagt hat, er möchte nicht zitiert werden. Also hat er das, was in den E-Mails passiert ist, nur nacherzählt. Und sagt darin quasi, also übersetzt quasi die Reaktion von Philipp so, dass er sagt, das Video bleibt online, weil es gut genug sei. Genau. Und auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass er eben halt nicht geantwortet hat. Das Ding ist, nachdem das Video online ging, hat er, also er sagt selber in dem Video, hey Philipp, ich challenge dich, dass ich dich doch zitieren darf, mach die E-Mails öffentlich. Erste Frage kommt, nachdem das Video öffentlich, hey Philipp, können wir die E-Mails öffentlich machen? Philipp so, ja. Und dann sind die E-Mails, hat er selber die E-Mails released und die E-Mails geben halt ein ganz anderes Bild. Also er hat sich da selber richtig in die Scheiße geritten. Ja. Weil durch die E-Mails wird klar, dass Philipp halt skeptisch war, zu Recht. Und wie man jetzt durch dieses Video sieht, auf jeden Fall zu Recht. Mhm. Dass es nämlich eine ganz klare Agenda hatte, ihn irgendwie da bloßzustellen und damit irgendwie Klicks und Views abzugreifen. In diesen E-Mails wird nämlich was ganz anderes gesagt oder es wird zumindest ganz anders formuliert, als er es darstellt. Plus, er hat ihn gar nicht, also sie haben ihn nicht einen Monat hingehalten. Er hat am Ende nicht mehr geantwortet. Ja. Und als die Leute darauf angesprochen haben, gesagt haben, hey, warte mal, du sagst, die hätten dich hingehalten, aber hier ist eine E-Mail, wo er sagt so, hey, schick uns deine Fragen. Und du hast ihm da gar keine Frage mehr geschickt. Und dann hat er geschrieben so, ja, ich war halt busy. Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Video kommt, hätte ich vielleicht Fragen gestellt. Also, aber das heißt, du gibst gerade zu, dass du in dem Video gelogen hast. Okay. Der beste Kommentar, den ich dazu gelesen hatte, war, glaube ich, auf Reddit, wo jemand meinte, dass selbst wenn sie das, was er ihnen vorwirft, getan hätten, wo ist das Problem? Da ist gerade ein wahnsinnig großer YouTuber, und das ist ja das, was wir heute schon besprochen haben, die sagen, ey, Moment mal, das, was wir da gemacht haben, damit gehen wir reflektiv um und sagen, das ist nicht der Standard, den wir selber erfüllen wollen, also löschen wir das Video. Ja. Also selbst wenn sie jetzt Coffee Break, also das ausgenutzt hätten, all diese Fragen in ein Video schnell noch in einem Monat, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie schnell die zeichnen, bei kurz gesagt. Also ich glaube nicht, dass sie innerhalb von 15 Tagen... Ich denke, allein das entkräftigt das Argument, weil wenn man diese Videos mal gesehen hat und ein bisschen Ahnung von Animationen hat... Ultra aufwendig, diese Dinger. Ich habe keine Ahnung, wie sie das überhaupt machen, aber... Selbst dann ist das, was sie getan haben, immer noch eine gute Sache, weil sie sich mit den Inhalten so auseinandersetzen und sagen, okay, das ist ein mehrere Millionen Male geklicktes Video, das muss weg. So, und es ist voll, ich meine, das muss man auch dazu sagen, jeder hat ja von uns, auch von uns normalen Creator, du, ich, wir machen beide Fehler. Ich habe ja zum Beispiel im letzten Movie-Trivia, habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Fehler, wo ich hinterher dachte so, oh Mann, wieso passiert sowas immer wieder? Das ist ganz häufig so, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Texte einspreche, eine Jahreszahl durcheinander würfle oder dass irgendwie die amerikanische Release-Datum recherchiert habe, das deutsche aber ein anderes ist und so Sachen. Und so summieren sich dann Dinge, die bei unter meinem Video immer wieder veröffentlicht werden. Ich versuche dann mittlerweile darauf dann zu antworten, zu sagen, hey, danke dafür oder das irgendwie vielleicht sogar auch anzupinnen. Aber das lösche ich dann nicht, das Video, weil für mich ist immer noch mal ein Unterschied, wenn du einen Fehler machst, der in einem Unterhaltungsvideo kommt, wo dann jemand sagt, die Aliens werden mit D geschrieben oder so. Ja. Und was anderes, wenn man sagt, in so einem Aufklärungsvideo, Suchtverhalten kommt nur, ist eine eingebildete Sache. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das ist eine andere Schwere. Von daher finde ich das total sauber, so damit umzugehen. Also auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat. Plus, ich finde, ja, das erklärt er ja auch in der E-Mail, dass er nämlich sagt, ganz viele Leute, die süchtig sind oder süchtig waren, haben dieses Video kommentiert und immer wieder geschrieben, dass ihnen das Video ganz viel gibt und ihnen hilft und so weiter. Und dass es natürlich dann auch schwierig ist, daraus zu gehen. Ich habe auch schon viele Fehler in meinem Leben gemacht und auch schon in Videos. Also zuletzt zum Beispiel bei dem Montana Black Video, wo ich die Berufung nicht gefunden habe von dem Gerichtsfall, den ich da zitiere. Und das lag einfach daran, dass Berufungen anscheinend nicht so publiziert werden, wie das mit Gerichtsurteilen. Und ich würde da auch unterscheiden zu diesem Podcast hier, wo wir Dinge, einfach wo wir frei reden und man dann halt einfach klar dann auch immer mal wieder zu Dingen nicht ganz informiert ist, als zu einem Video, wo wir beide, also du recherchierst ja auch immer lange zu so einem Video, ich ja genauso, dann schleichen sich durchaus Fehler ein. Das ist sehr. Genau, das ist ein Fehler, den ich bereue. Ich habe den sofort korrigiert. Ich habe fürs nächste Mal, wenn ich nochmal mit dem Thema Gerichtsfälle zu tun habe, werde ich auf jeden Fall den weiteren Schritt machen, mich nämlich nicht auf nur die Website des Landgerichts zu verlassen, sondern tatsächlich auch da mal anzurufen und zu fragen, ob es zu dem Fall noch eine Berufung gab. Das sind Dinge, die habe ich da nicht gemacht. Das ist ein Fehler, den gestehe ich ein. Und was halt immer am meisten wehtut, ist, dass Leute halt dann an einem Fehler versuchen, alles in Frage zu stellen. Ja, ja, klar. Und das ist eine Sache, mit der muss man auch leben. Das ist halt ein Fehler, der ist okay. Und ich fand die Art und Weise, wie Philipp damit auch auf Reddit dann umgegangen ist. Er hat ein ganzes AMA gemacht in dem eigenen Subreddit, wo er gesagt hat, hey, stellt mir alle Fragen, ich beantworte die. Es war einfach super transparent und ehrlich. Weil ich Coffee, finde auch, Coffee Break hatte ihm ja unterstellt, eine gewisse, Philipp würde sich einen so eine Persona aufbauen, ja, oder so ein Image aufbauen für sich und für kurz gesagt, dass einfach alle Kritik abblocken lässt. Und da zeigt er ja gerade auch, dass er das nicht so, genau, das nicht also so plus, was ich halt auch, was ich das Lustigste an diesem Video finde, ist nicht, dass er diese E-Mails anders dargestellt hat, weil das, ne, aus der eigenen Sichtweise verdreht man vielleicht mal das eine oder andere. Das ist auch blöd, aber kann passieren. Das, was ich am lächerlichsten fand, ist diese Aussage, der hat mir mein Video weggenommen, indem sie mir das vorgegriffen haben. Das war meine große Chance und deswegen mache ich jetzt noch ein Video hinterher. Aber ich meine, so was, also klar hast du da Arbeit reingesteckt, das ist schade, aber wenn dein Ziel war, dass das Video offline geht und dass sie den Fehler eingestehen, dann hast du dein Ziel doch erreicht. Dann, also entweder, ja, das entweder Ziel dein, ist ja ein anderes. Genau, dein Ziel ist war dein Klick und Fame, ja, genau. Das gibst du indirekt dadurch zu. Und das finde ich richtig mies. Also wenn dein Grund tatsächlich ein moralischer Ding ist, ne? Also klar hätte ich mich aufgeregt, wenn wir jetzt auf das Montana Black Video zurückkommen, ich hätte mich auch wahrscheinlich geärgert, wenn Montana Black die Streams hätte offline genommen und gesagt, hey Leute, Glücksspiel, tut mir mega leid, mache ich nie wieder, ich habe das eingesehen. Bevor dein Video online. Hätte ich mich auch geärgert, weil ich, ja, shit, jetzt habe ich da viel Zeit reingesteckt und viel Energie und es ist, die Zeit ist verloren. Hatten wir alles schon. Also ich hätte mich halt gleichzeitig, hätte ich mich auch gefreut, weil mein Ziel war ja, dass er nicht mehr jungen Menschen Glücksspiel promotet. Und wenn er, das hat er dann ja quasi gezwungenermaßen geendet. Aber das wäre mein Ziel gewesen. Und Hätte ich jetzt zum Beispiel bei meinem Kübelberg-Video, das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, was so ein bisschen in so eine Richtung ging, hätte da Promiflash in der Stunde, bevor ich es abgeladen hätte, hätte sie ein Statement rausgebracht und gesagt so, ja, Moment mal, so wie wir das angehen, wollen wir das künftig nicht mehr machen. Unser journalistischer Ethos hat große Schlaglöcher gefunden. Dann hätte ich auch gesagt, oh, schade, ne? Aber hätte das Video nicht veröffentlicht und hätte vor allen Dingen nicht ein Video gemacht, wo ich gesagt hätte, na gut, ich war vorher nicht in Kontakt mit denen. Ja, aber das ist ja tatsächlich auch, finde ich, ein journalistischer Fehler. Ich meine, die haben natürlich gesagt, sie brauchen jetzt einen Monat Zeit, aber normalerweise hast du das ja ganz oft, habe ich jetzt gerade neulich wieder gesehen in so einer investigativen Reportage, du schreibst dieses ganze Ding, das Ding ist fertig, dann schickst du das Ding an die Person, die du damit anklagst und sagst so, habt ihr noch einen Kommentar? Ihr habt 2 Stunden Zeit. Und dann geht das Ding online mit Kommentar oder ohne und wenn er hinterher kommt, dann kommt er halt hinterher als Add-on. Du musst es auch machen. Du musst es machen. Du musst es machen. Ich glaube, auch bei der MeToo-Sache war es ja so, dass der Ronan Farrow, hieß er, glaube ich, vorher durchaus kam das bei Harvey Weinstein an, dass über ihn recherchiert wird. Deswegen hat er ja auch in den Tagen zuvor Leute kaufen wollen, die als mögliche Opfer oder als mögliche Zeugen hätten aussagen können. Ah, okay. Und hat wohl auch ganz viel Druck gegen Ronan Farrow gemacht. Das sind die Dinge, die du als Journalist, als Investigativjournalist dann natürlich versuchst zu vermeiden. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch die Gegenstimme oder gehört also eben auch zum Berufsethos, die Gegenstimme. Da geht's um Leute, die ganz, ganz böse sind. Um es nochmal in den Kontext zu setzen. Es geht hier darum, dass ein Kanal, der süß animierte Videos macht und versucht, Wissenschaft an Leute ranzubringen. Wirklich gute Dinge. Richtig gute Videos, gesponsert von Organisationen wie der Bill & Melinda Gates Foundation, die halt weltweit Gutes tun und du gehst hin und sagst so, ich habe vor 5 Jahren mal ein Video gemacht, keine Ahnung, 3 Jahre, wie lange es her ist, wo ihr einen Typen zitiert habt und ihr habt nicht noch einen weiteren Experten dazugeholt, der eine andere Meinung hat. Ihr seid grundauf böse. Ja, Trust in a nutshell. Das fand ich so, auch dieser Videotitel. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dem Coffee Break rumhacken, weil ich auf der einen Seite auch da, ne, sein Anliegen auch kein schlechtes ist. Es ist gut nachzufragen. Ja. Das ist auch ein Kritikpunkt, den viele hatten, ist, nachdem sie das Video online gestellt haben, er war ja schon in Kontakt mit ihm, hätte er ja nochmal schreiben können, hey, ich habe das Video gesehen, hätte es schön gefunden, wenn ihr mir Bescheid gesagt hättet, dass dieses Video kommt, hast du Bock, mit mir trotzdem noch drüber zu reden? Ja, warum nicht? Das wäre doch cool gewesen. Aber stattdessen hat er dieses Video gemacht, ohne jegliche weitere Kommunikation. Manchmal musst du dann einfach, auch gerade als Journalist, muss man auch manchmal einsehen können, und verstehen können, wann lasse ich eine Story gehen Und wie kann ich vielleicht daraus noch irgendwas machen? Weil er hätte exklusiv der Erste sein können, der ne, solche Interviews führt, weil er schon Kontakt dazu stand. Und er hat ja die Infos, die er recherchiert hat, gerade zu dem Thema. Also das ist das, was ich am spannendsten an dem ganzen Ding finde. Der hat sich ja auch mit dem Typen, der dahinter steht, diesem Journalisten, der dieses Thema Addiction, mit dem hat er sich unterhalten, da hat er viel aufgearbeitet und so weiter. Wenn deine Agenda war, das Thema Sucht so korrekt darzustellen, dann wäre das doch die perfekte Gelegenheit gewesen, genau das zu tun, das richtig zu stellen und mehr Leuten mit deinen Informationen zu helfen, anstatt einen Hitpiece rauszuhauen, dass die dir deine Story geklaut haben. Das ganze Research, was er betrieben hat, was er gesagt hat, er jetzt umsonst gemacht, zum Thema Addiction, ist ja immer noch relevant. Ja. Naja. Es gibt noch ein ganz kleines Thema. Wollen wir das wirklich besprechen? Wir machen es ganz kurz. Das ist der letzte Rausschmeißer jetzt. Ja. Es gab Beef in Deutschland. Nicht nur international. Das ist unsere Beef-Folge heute. Das ist Beef-Folge. Es gab Beef und zwar zwischen Klängern und Sarah Desideria. Hat mal einen Geist in der Wohnung gehabt. Das ist das, was ihr über sie wissen müsst. Ja, es gibt ein paar Videos, wo sie paranormale Aktivitäten in ihrer Wohnung beobachtet. In ihrem Gehirn vorgefunden hat. Und Klängern, das ist jemand, der macht lustige Videos, wo er teilweise auch, inzwischen auch immer weniger, aber teilweise auch auf andere YouTuber eingeht und die so ein bisschen durch den Kakao zieht, ähnlich wie ich das auch mache oder wie der Heider das macht. Der hat vor anderthalb Jahren ein Video gemacht über ein Video von Sarah Desideria, wo sie erklärt ihren jungen Mädelszuschauern, wie sie am besten ihrem Freund nachspionieren können. Auf WhatsApp. Denn wenn du dich bei WhatsApp Web, also auf dem Desktop-Ding einloggst, kannst du ja die Nachrichten sehen, die er auch auf dem Handy schreibt. Klug ausgedacht. Ja. Auf jeden Fall hat er sich da klug von den Amerikanern abgeguckt, würdest du sagen. Hat er sich darüber lustig gemacht. Und dieses Video ist ja, wie gesagt, anderthalb Jahre alt. Sie hat das jetzt von ihrem Netzwerk, DiviMove, die haben ihm quasi also aus seinen Worten, ich habe die E-Mail nicht gesehen, so eine Droh-E-Mail geschickt, von wegen so, entweder du löscht das Video selber oder du kriegst halt einen Strike von uns, dadurch, dass du Material von ihr genutzt hast. Ich bin jetzt der Meinung, dass das Material, also ich habe das Video jetzt nicht nochmal hinterher geguckt, weil es ist ja jetzt offline, dass das tatsächlich nach dem Kalkofe-Urteil ist das Parodie und er darf Originalmaterial im Zuge einer Parodie zeigen. Auch im Zuge des Zitatrechts müsste das eigentlich. Ja, Zitatrecht ist so eine schwierige Sache, aber das Parodie-Thema ist auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, das Zitatrecht ist immer so eine Sache, wenn du, ich glaube, es gibt ganz genaue Auflagen, du musst, glaube ich, über das laufende Material drüber sprechen. Es muss auch irgendwie so einen Aktualitätsbezug haben teilweise und so. Und deswegen, also ich glaube, Parodie ist ja auf jeden Fall. Das würde ich sagen, war auf jeden Fall eine Parodie davon. Da hat er halt dann nicht dafür gekämpft, er hat es dann offline genommen, hat dann aber noch ein Video dazu gemacht, wo er erklärt hat, warum das Video jetzt offline ist und hat sich noch so ein bisschen über sie lustig gemacht. Daraufhin hat sie wiederum ein Video gedreht, ihm Sachen an den Kopf geworfen und hat dann auf Instagram mit ihm geredet. Dazwischen haben die beiden sich miteinander unterhalten. Marcel Skorpion war wieder involviert als Vermittler und hat versucht, Klängerns Handynummer an Sarah Desideria zu übermitteln. Der Typ ist in jedem YouTube-Drama. Der heilige Marcel, ist ein bisschen wie so der Psychologe von YouTube, den Leute anrufen, wenn sie Probleme haben und sagen, kannst du mal vermitteln. Aber ganz ehrlich, Marcel Skorpion, wo warst du gestern, als Herr Newstime vermittel doch mal zwischen Herr Newstime und David. Mich beißen wollte oder geboxt hat. Also da hätte ich dich gebraucht. Ja, auf jeden Fall, an sich Kindergarten. Was ich spannend fand, ist, sie hat dann behauptet, sie hätte das Video löschen lassen, weil in den Kommentaren ihre Adresse von einem Nutzer geleakt wurde. Also unter diesem anderthalb Jahre alten Video hat ein Nutzer gesagt, Sarah Desideria wohnt da. Wie sie es auch behauptet an irgendeiner Stelle, wäre da sogar jemand hingefahren? Ja, ob das wegen dem Video passiert ist oder weil die Adresse dann generell online war, keine Ahnung. Ja, letztes Jahr sind ja alle Adressen geleakt. Also da ist sie jetzt nicht die einzige. Also ist auf jeden Fall scheiße. Und ich würde als YouTuber auf jeden Fall immer so einen Kommentar löschen. Nur das Ding ist, wenn das, keine Ahnung, wann dieser Kommentar entstanden ist, bei einem anderthalb Jahre alten Video würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man die Pflicht hat, da noch aktiv die Kommentare zu moderieren. Das heißt, wenn das durchgerutscht ist, dann wäre ihr Job natürlich am besten gewesen, ihm zu schreiben, hey, kannst du den Kommentar vielleicht löschen? Wollte sie ja. Das Ding ist, Klängern hat uns die Geschichte ja so erzählt, der wollten wir eigentlich hier in der Sendung haben, aber der hatte leider zu tun jetzt, hat es nicht mehr geschafft. Der hat die Geschichte uns vorhin so erzählt, dass Marcel Skorpion ihn angeschrieben hat, gesagt hat, hey du, die Sarah Desideria hätte gerne deine Nummer. Und Klängern saß da und dachte, boah, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum soll ich mich mit der jetzt unterhalten? Und sagte zu Marcel, ich glaube, es ging, glaube ich, weniger, er wollte sich mit ihr unterhalten, er wollte nur nicht, dass sie seine Nummer hat. Und hat dann gesagt, lass uns in Textform unterhalten, genau. auf Instagram zum Beispiel. Aber ich wäre genauso. Ich würde auch mir denken, so, boah, auf das Telefonat habe ich keinen Bock. Ja. Also das muss ich ganz klar sagen und würde dann auch sagen, wenn du was hast, nimm den Weg, den alle wählen, weil ne, ich muss mit dir kein privates Gespräch führen, nur weil es ein Thema gibt. Und schreib mir eine E-Mail zum Beispiel. Ich hätte meine E-Mail-Adresse zum Beispiel weitergegeben. Es gibt ja auch Leute, die einfach unglaublich ungerne telefonieren. Ich zum Beispiel. Ja. Ich telefoniere nicht mal mit Beziehungen oder mit meiner Mutter. aber da ist es halt, das ist halt dann dazu geführt, dass sie ihn dann wohl, das habe ich nicht ganz verstanden. Wir haben sich irgendwie gegenseitig wurde geblockt bei Instagram. Ja. Zu diesem Gespräch kam es wohl nie. Und dann kam er im nächsten Schritt halt von DiviMove. Und das finde ich wiederum sehr schwierig. Die Ansage, Moment mal, dieses Video von vor anderthalb Jahren, das blocken wir dir weg, wenn du es nicht selber löscht. Und das finde ich schon. Das finde ich das Problematische. Das finde ich sehr problematisch. Dass sie das wollte, ein Video, was sich über sie lustig macht, oder auch wegen, also wenn das Kommentar wirklich das Problem war, hätte ich jetzt eher gesagt, hey, lass doch mal die Kommentare löschen oder schreib ihre Adresse in deine Blogliste und dann kann es nicht mehr als Kommentar gepostet werden, wird automatisch zum Spam markiert oder so. Okay, aber was ich schwierig finde, ist, dass sie ein YouTube-Netzwerk sich einfach so hinter den Creator stellt und sagt, yo, wir lassen das jetzt mal nicht juristisch prüfen, ob das okay ist, was du da machst, sondern drohen dir, dass du dein Video löschen musst. Und er sieht sich natürlich deiner schwierigen Situation, passt auch wieder gut zu Artikel 13, weil wenn gerade so ein großes CMS erstmal einen Strike raushaut, weiß ich nicht, gerade wenn du keinen direkten Kontakt zu YouTube hast, wie gut deine Chancen sind, das erstmal anzufechten. Das heißt, du hast dann erstmal einen Strike auf deinem Kanal. Und dann hat er gesagt, gut, dann lösche ich es jetzt halt selber. Aber das finde ich schwierig. Also das ist wieder so ein typisches Ja, also ich meine, die Sarah Desideria sagte in ihrer Instagram-Story ziemlich viel dummes Zeug auch, muss man sagen. Unter anderem, dass Satire sinngemäß, das ist nicht cool, wenn sie damit nicht einverstanden ist. So. Und dass Klängern ja auf seinem Kanal Inhalte produzieren würde, die Kinder von heute verderben. So. Und kann man drüber streiten. Der Geist in ihrer Wohnung hat ihr das gesagt. Wer den beschisseneren Content macht, aber Also die ganzen kleinen Mädchen, die jetzt alle ihren Freund über WhatsApp-Web aussparen, die sind auf jeden Fall bessere Menschen geworden. Ja, oder die sich dann ich finde es auch immerhin weiterhin noch schwierig, wenn man als erwachsener Mensch für kleine Kinder Content macht, indem es nur um Kommerzkram wie halt Schminke und so geht, indem man sagt, so hier, so du musst, um schöner zu sein, musst du dich schminken. So, aber das Thema wollen wir gar nicht aufmachen. Ich finde aber, alleine die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass Satire und Kritik nur dann wenn man selber gut findet, ist eine schwierige, die dann auch noch unterstützt wird von einem Netzwerk. Weiß natürlich jetzt nicht, was für eine Beziehung die miteinander haben oder was da jetzt genau, ich habe die E-Mail auch nicht gesehen, aber also als Management oder auch als Netzwerk würde ich hingehen und sagen, Sarah, yo, okay. Wir klären das, wir reden mal mit dem. Aber direkt zu sagen, so, yo, wir striken das, weil die hat gesagt, wir sollen uns wegstriken. Das ist ja wie dieses Meme, was es da mal gab mit dieser Streamerin und PewDiePie, wo sie gesagt hat, so, I'm gonna copy strike him. Also es ist halt dieses so, okay, du hast mal irgendwas gehört und dann dein Netzwerk spielt da mit, das ist irgendwie nicht so geil. Damit entlassen wir euch heute. Das ist das Ende. Das ist kein Mittel, um Satire oder Kritik zu unterbinden. Ja, und zeigt, worauf wir hinauslaufen mit Artikel 13. Wir leben in Zeiten, die wild sind, möchte ich sagen. Und auch das Kino ist wild. Ist wild und spiegelt das wieder. Unter anderem der Film Wir. Hashtag Werbung, geht da rein am 21. März oder lasst es bleiben, denn was ihr auch am 21. März machen könnt, ist die neueste Folge der Lästerschwestern hören, die dann möglicherweise online ist. Wobei, du bist jetzt im Skiurlaub irgendwann, oder? Ich bin nächste Woche im Urlaub, ja. Also wir haben noch eine Folge und dann die Woche drauf bin ich im Urlaub. Wie geht das, wenn du nächste Woche im Urlaub bist? Also nächste Woche bin ich noch nicht im Urlaub. Falschaussage bei Robin Blase. Nächste Woche fahre ich in den Urlaub, aber ich fahre erst am Ende der Woche in den Urlaub. Das heißt, wir können innerhalb der Woche noch eine Folge aufnehmen. Das heißt, in zwei Wochen müssen die Leute ohne Lästerschwestern auskommen. Ja, dann hole ich mir einfach einen Gast. Wie zum Beispiel Sarah, diese Desideria. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann.